Alles, alles störst du. einer Bösewicht und höre. Mars gedenket nicht dem Seinigen zu widerstehen, was durch des Himmels Schuss geschehen. Nein, sondern will durch der Tataren krachen, das Fest der Freude machen. Ihr Flammen, die der Feinde her entzündet, löschet aus und brennt ihn fort nicht mehr, weil sich Gradivus selbst zum Frieden schickt. So hat man dich, nur darum herbittet. Mein seelenes Erkühnen geht bloß dahin, dem teuren Fürsten, den schon sehr viel Tugenden und Tapferkeiten bei früher Jahrzeit begleiten, wie er es würdig zu bedienen. Und weil er heute an einem Singespiel nach abgelegten heldenmütigen Proben, die auch der Neid selbst rühmen muss und loben, sein munters Herz ergötzen, seid mit eurem Zanken still. Zwar ist seinen Alabal nicht würdig genug zu schätzen, mit seinen geilen Eitelkeiten, im allzu edlen Geist Vergnügung zu bereiten. Doch wer die Tugend will recht eigentlich betrachten, muss Lasser auch ansehen und selbige verachten. So lasst ihn Helikon durch Lauchtge dir behagen. Vergnüge deine Brust auf Weideberg und Jagen. Es wird sich Juno stets bemühen, damit dein Glück mag in vollem Tore blühen. Und unter allen diesen Scherzen lass auch die Liebe dich ergänzen. Vor dem Durchlauchtigen zu gehen soll heute jedermann die Lust. Thank you. verfeilen. O schmerzliches Erklären, Melochus, geh und such ein anderes Angesicht. Ich kann und weiß gar nicht, die Eingerettung zu gewähren. Schlagen, weil ihr des Sieges ganz gewohnet seid. Doch nach dem Streit will ich die Waffen von mir setzen und mich an euch, Holdseliger, ergötzen. Boshafter Mensch, dir wär ich schwerlich können, mein Angesicht vergangen. Die Tafel schwitzend. Wir die Tafel schwitzend. Steht Arbeit. Doch das alle Lust verraubt. Doch das alle Lust verraubt. Eisen so man öfter braucht. Verblankt, doch abgenützet. Heil erscheinet ein guter Tägerknecht und bringt vor ihren Thron Belisi, des Rebellens eigenen Sohn, den ich, ehe ich es selbst vermeinet, ganz unverhofft in dieser Stadt gefangen. Belisi, Sohn! Nichts wird er, ja! Belisi, Sohn ist da! Der sich dem widerwärtigen Glücke nicht deine Tapferkeit besiegt ergeben muss. Ah, wie bezaubert seine Blicke! Lügest! Nein! Des Himmelsschluss hat deinen Feind geschlagen, nicht nur, weil du dich selber nicht einmal mit in die Schlacht getraut zu wagen, sondern hast von Ferne zugesehen. Wie huldreich ist dein schöner Augenstrahl! Ha, Freveler! Du musst zugrunde gehen! Weil du die Majestät aufs Schimpfste verletzt. Die Pein, der mich dein Ausspruch dich schätzt, kann meinen Ruhm unsterblich machen. O schnöder Ruhm, des muss ich lachen. Der wird im Tode schlecht geirret, der wieder seinen König sich im Leben hat empöret. Was König, der Schandfleck seiner Krone ist viel zu wenig, den Namen fernen mir zu tragen. Fort, reise ihn von hinnen und straf mit 1000 Plagen sein frevelhaft Beginnen. Ich gebe an mein Haar. Qual hier erscheinen? Was willst du hier durch meinen? Dass ich zu aller Zeit dasjenige zu sehen muss begehren, was die Unmöglichkeit mir niemals wird gewähren. Gefangen, ach, o Schmerz, und kann doch keinen Trost erlangen. Entdecke mir, und so ich helfen kann, versprich ich dir zu nehmen. Wohlan, ich will es tun, wenn ich mich da verkühne. Mit Geduld ertragen. Vielleicht bewegen sie noch meine Klagen. ist mir zuwider. Lieb und Glück ist mir zuwider. Alles wird sich gegen dich. Alles wird sich gegen dich. Meine Hoffnung liegt da nieder, liegt da nieder. Ja, die niemals frohen Lieder klingen jetzt ganz jämmerlich. Klingen jetzt ganz jämmerlich. Meine niemals frohen Lieder klingen jetzt ganz jämmerlich. Klingen jetzt ganz jämmerlich. Glück ist mir zuwider. Lieb und Glück ist mir zuwider. Alles geht sich gegen dich. Alles geht sich gegen mich. Otto Qual, der weibische Sardar der Pfahl, durch wunderlich Geschick erhalten. Ach, verändert sich mein Herz, dass die Agrina noch in seiner Hand. So möchte es vor Schmerz in meiner Brust erkalten. Hoffte zwar nach kurzem Widerstand, mich auf den Thron und sie an meiner Hand zu sehen. Jedoch von beiden ist kein einziges geschehen, o Herzensstich. Lieb und Glück ist mir zuwider. Glück ist mir zuwider. Alles geht sich gegen mich. Alles geht sich gegen mich. Wie so betrübt Arpazes tapfere Held. Ach, sollte ich denn nicht sagen, da sich der Himmel selbst hat widerlich gestellt. Halt ein dein Klagen und denke, dass sein edles Herz des Unglücks stumm und wie in seinen Scherz vorbei muss lassen gehen. Mein Sohn, den ich in dieser Schlacht verloren, hat mir zwar betrübten Schmerz gemacht, doch will ich darum nicht verzagen, was uns das Glück zufügt, muss man geduldig vertragen. Unverhofften Überfalles, so blöd. so plötzlich gab ihm Richter ein. Dreimal, der Bär als fieses Sardarapal, das Feld erhaltend gesiegelt. Nicht wir, der Himmel hat uns dieses zugefüget. Allein die Götter, denen ich als zeitgetreu gedient, sind allbereit durch Opfer und Gebet versöhnet. Welch neuer Feind ist uns so nah? Ein Feind, dessen die Scharen aus Baktria so zum Sardanapal berufen waren. Die hab ich allbereit nach unserem Wunsch bequemet, indem ich sprach. Ein König, welcher sich nicht schämet, durch Weibesvolk in Zepter zu regieren, sei auch nicht ehrlich, selbigen zu führen. Wohlan! Wir wollen uns nach Ninive verfügen und den Nichtswürdigen in seiner Burg bekriegen. Herr, es ist jemand hier von eurer Courtoisie und hat etwas zu sagen. Bring ihn zu mir. Du Domine, kannst dich nun hier tragen. Mach einen feinen Scharfuß, eh du redest. Agrina, ach, du auserwähltes Leben, gedenkst du doch an mich? Wohlan, ich werde gegen dich in Ewigkeit getreu verbleiben. Allein, was mag sie schreiben? Nachdem Sardarapal als Sieger triumphiert, schläft er schon wiederum in voller Sicherheit. Komm und belägere ihn, ehe sich das Glück verliert. Komm mit dem ganzen Heer, es ist die höchste Zeit. Versichere dich dabei, mein Schatz, am allermeisten, dass ihr Agrina mit getreuen Beistand leisten. Die Anstalt ist gemacht, noch diese Nacht will ich die Stadt beenden. Ihr mutigen Scharen auf, lasst euren Helden gut erkennen. Ich selber geh mit drauf. Nach Ruhm und nach Ehre verlangt mein Herz, verlangt mein kämpfen, durch tapferes Kämpfen, ist meine Begier ein erfreulicher Schmerz. Im blutigen Kriege erhält man die Siege, die Zachheit erregt Furcht, Jammer und Schmerz, Furcht, Jammer und Schmerz. Allein kann der Ruhm erwerben. Soll der Pfeil so sterben? Nun, guter Freund, willst du auch mit zu Felde ziehen? Mitnichten! Warum? Ich muss mich ohne dies nur gut bemühen. Was hast du denn so nötig zu verrichten? Den Zorn an ihnen lassen spüren. Zum Elmo, was ist vorhanden? Sieh da, bist du sehr korporal. Ach, wie erschrak ich, doch nun ist die Angst schon überstanden. Lass meine Truppen also bald herführen. Ich will sie einmal exerzieren. Die Feinde hatten mich bei unserer letzten Schlacht fast gar ums Leben gebracht. Damit sich nun ins Künftige nicht dergleichen wiederum zuträgt, so hab ich meine Sachen klüger eingericht und mir auf meinen eigenen Leib ein feines Kompaniechen zugelegt. Sieh da, da kommt es her. Hei, geht doch nicht die Länge und die Quer. Gib her die Pertusan, marschiert fein zu Paaren, sonst werd ich anders gegen euch verfahren. Herr Fenrich in die Mitten, hab Acht auf deinen Mann. Nun lass doch sehen, marschiert fein mit gleichen Schritten. Allons, wir bleiben stehen. Präsentiert das Gewehr. Soldaten. Schultert, schultert, schultert vermutliche Herren Kameraden. Trommelschläge tritt hierher. Seht und traut sich, seht und traut sich und streichelt die Bärte und streichelt die Bärte. Präsentiert das Gewehr. Hey, brav, das geht gut. Wir müssen auch den Kontramarsch probieren. Sieh da, du 15-Hut, erwarte, bis ich werde kommandieren. Hab acht, ihr Brüder, verdoppelt eure Glieder. Ei, das kam schlecht. Fort, noch einmal. Verdoppelt eure Glieder. So, so, so war es recht. Habt acht, rechts um. Fort, steht euch wieder. Hallo, wir wollen abmarschieren. Tambour. Du musst die Trommel rühren. Thank you. ich kann hassen. Ich kann lieben, ich kann hassen. Ich darf mein Leiden nicht entdecken.